Das nächste Lied ist Eva die Kellerbacher Bube. Früher, da hat sie immer Balava gern mit den Pittlinger, weil Kellerbach und Pittlinger, die Pittlinger halte ich jetzt bitte mal das Maul. Sind da Pittlinger da? Scheiße. Wie viele Pittlinger sind da? Das waren höchstens zwei. Das sind da Kellerbacher da? Sind Kellerbacher da? Das waren drei. Und das Lied geht halt dort rum, dass Pittling und Kellerbach immer Krach hat. Das ist aber schon Jahre her, das war früher mal. Und ich meine, die meisten kennen das, aber es kann ja sein, dass es Aprikato ist. Woher sollen der das wissen, ne? Und die haben sich immer verkimmelt und die Kellerbacher, die waren halt sonnig jetzt nicht, sonst sind die Pittlinger wieder bes. War immer stärker. Und danke. Und da gäbe es halt ein Lied drüber, das ist überliefert aus der Ritterzeit. Und das probiere mir jetzt, muss ich singen.